Es sind schwierige Zeiten, die Zeichen stehen auf Sturm. Hineingeworfen und verstoßen, unentdeckt doch entblößt. Niemand kennt die Wärme und keiner kennt den Krieg. Niemand kennt den Frieden und keiner kennt den Sieg. Brennen, jucken, kratzen. Eine brutale Aktion. So harte Zeiten. Mehr als eine dunkle Vision. Körperflüssigkeit gerinnt und kristallisiert.